نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب 14 كلنا تكلمنا عن الباب 14، نحن تكلمنا عن الاختلافات في الاثنين الماضي، ما عندنا درس حديث واحد خلته قلت بعدين ما طول بالثالث وعندنا أسئلة وعجيبة الاثنين الماضي، ما كنا كنا هم معقلة؟ لا، لأن أنا مكتوب عندي لواحد ستة بس عاملين. عملت حديث واحد بس كنت معصب. قعدنا بعدين حديث أنت سكرت هيك بوم. خير إن شاء الله. طيب، المهم، باب في الاقتصاد في العبادة. إيه هو هذا؟ 14. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الحديث قلته. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. الاقتصاد في الطاعة، قلنا أن المسلم يجب أن يكون وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا يبالغ ولا ينسى الأمور أو يتكاسل فيها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة، وذكرت من صلاتي أنها تصلي كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني اسكتي أو كفي عن هذا الأمر، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدين: عليكم بالعمل بما تطيقون، أي لا تكلفوا نفسكم وتجهدوها، فإن الإنسان إذا أجهد نفسه وكلف نفسه ملت وكلت ثم انحسرت وانقطعت، وهذه مشكلة نجدها عند الكثير، أن الإنسان في أول العمل أو في أول الأمر يكون يعمل بجد ويعمل بنشاط ويقوم بالعمل بشكل يعني بشكل الناس تستغرب فيه، فبعد فترة يبدأ العمل بالتناقص والملل يدخل على الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الله سبحانه وتعالى يعطيكم الثواب، معنى هذا الأمر يعطيكم الله الثواب، أما قوله لا يمل الله فهذه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى وليست مثلنا، لأن الملل بالنسبة لنا فيه تكاسل وتقاعس وتعب، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهذا أمر ثاني تماما، الكلمة توافقت ولكن المعنى ليس واحدا. فذلك الإنسان ما ينبغي له أن يجهد نفسه ولو بالطاعة، وإنما الإنسان يفعل الذي يطيقه أو يطيقه من العمل، بحيث أنه يداوم على العمل، وهذا أحب الأمور، هذا أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فالعمل القليل دائم من العمل الكثير المنقطع. عبد الله بن عمر بن العاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشتم. كان يريد الخير. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك لا تطيق ذلك. ثم أمره أن يصوم من كل شهر 3. قال: إني أطيق أكثر، أستطيع أكثر. قال له، فأمره أن يصوم يوما ويفطر يومين. فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك، هذا صيام داود، هذا صيام داود عليه السلام. ذاك الإنسان ما يوجد نفسه وما يظن أنه خلاص يعني ستنتهي الأمور، وإنما الإنسان بارك الله فيكم عليه أن يأتي بالعمل الذي يستطيع يطيقه ويستمر لديه العمل، والله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على عمله ويجزيه على عمله، لا يخاف من ذلك أبدا. Das Hadith 100, bei mir 146, bei euch 142, Kapitel Maß halten bei der Verehrung Allah subhanahu wa ta'ala oder Mäßigung bei gottesdienstlichen Handlungen. Wir haben voriges Mal die beiden Ayat erklärt und heute machen wir weiter, inshallah, mit dem Hadith von Aisha radhiyallahu anha. Übrigens, die Übersetzung sollte man aufpassen, weil hier etwas vorkommt, was man sozusagen nicht richtig übersetzen kann und deshalb sollte man aufpassen. Ich sage auch von Anfang an, damit man das weiß. Aisha radhiyallahu anha überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu ihr kam, als eine andere Frau bei ihr saß. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte: Wer ist sie? Aisha antwortete: Sie ist die Frau, die bekannt ist für ihre ausgedehnten Gebete. Sich an sie wendend, sagte er: Hört auf mich. Oder Mah, sagte er, das wird hört auf. Ihr seid dazu aufgefordert, nur so viel zu beten oder so viel zu wirken, wie ihr könnt. Und Allah subhanahu und bei Allah, Allah wird nie verdrossen, bis ihr aufhört oder bis euch langweilig wird zu wirken. Und er hat gemocht oder er mag in der Religion, dass das Geliebte in der Religion ist, was man ständig macht. Was man ständig macht, nicht unterbrochen. Das ist bei Bukhari und Muslim. Hier, Barakallahu Fikum, ist ein Beweis, dass der Muslim mäßig bleibt und dass der Muslim Maß hält. Nicht, dass der Muslim übertreibt oder untertreibt. Das haben wir voriges Mal erklärt. Übertreiben ist, dass man mehr tut, als was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Untertreiben ist, dass man nicht oder dass man zu wenig tut von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat. Und beide sind falsch. Nicht übertreiben, nicht untertreiben, sondern mittelmäßig sein. Was wird mittelmäßig? Das heißt, die Religion so zu praktizieren, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Die Frau, die war bekannt, dass sie viel betet. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Hört auf. Du brauchst nicht so viel oder mehr zu machen, als was Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat. Allah hat uns gesagt, wir müssen beten. Wir können beten. Aber nicht, dass wir übertreiben in diesem Zusammenhang. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah verlangt von euch nur das, was ihr machen könnt, was ihr schaffen könnt. Und hier, Barakallahu fikum, ist natürlich eine Anweisung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns oder dass Allah seine Diener belohnt für das, was sie tun, ohne dass sie Angst oder Sorge haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Lohn nicht gibt. Allah gibt den Lohn. Und wenn man sozusagen Langeweile bekommt, faul wird und nichts mehr tut, dann wird man keinen Lohn bekommen. Aber solange man tut und wirkt und Gutes tut, wird Allah subhanahu wa ta'ala diesen den Lohn geben. Deshalb ist es sehr wichtig in diesem Hadith. Hier kommt eine Eigenschaft, das heißt Al-Malal. Für uns, das ist wie Langeweile. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Das hat eine andere Bedeutung. Deshalb habe ich gesagt, das ist ein bisschen schwer, hier dieses Wort zu übersetzen. Hier sagt man verdrossen. Aber ist das so? Allahu alam, meine, dass man so übersetzt. Aber die Bedeutung ist so. Solange ihr tut, Allah subhanahu wa ta'ala wird euch Lohn geben. Aber wenn euch langweilig wird und ihr tut nicht, er wird nicht, dann gibt es keinen Lohn. Aber die beste Tat ist und die geliebte Tat von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass man ständig kontinuierlich praktiziert und nicht unterbrochen. Wenn es auch wenig ist. Nämlich wenig, ständig, kontinuierlich, ist besser als viel, aber unterbrochen. So ist das in der Religion. Abdullah bin Amr kam zum Propheten, der wollte ihn was fragen, aber der sagte dann, ich werde den Tag fasten und die Nacht beten. Der Prophet Muhammad hat das gehört. Er sagte ihm, Abdullah bin Amr ibn al-As, er sagte ihm, hast du das gesagt? Der hat ihm gesagt, oh Prophet, ja. Der Prophet sagte, aber du kannst das nicht schaffen. Du kannst das nicht schaffen, immer zu fasten am Tag und in der Nacht zu beten. Das schaffst du nicht. Dann sagte ihm der Prophet Muhammad sallam, faste von jedem Monat 3 Tage. Abdullah sagte ihm, aber ich kann mehr. Ich kann mehr. Das ist sehr wenig für mich. Der Prophet sagte, faste 1 Tag und 2 Tage nicht. Abdullah sagte ihm, aber ich kann auch mehr. Der hat ihm gesagt, dann faste 1 Tag und den anderen Tag nicht. Der hat ihm gesagt, aber ich kann mehr machen. Der hat ihm gesagt, nicht mehr. Das ist das Fasten von Dawud alayhi salam. Und das ist das beste Fasten. Deshalb, man sollte nicht das ganze Jahr fasten. Man sollte nicht übertreiben in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala wa ala. Die Bedeutung ist, wenig ständig ist besser als viel unterbrochen. Weil wenn man viel tut, später wird man nachlassen. Oder später wird man langweilig werden. Und wenn das so ist, dann wird man aufhören mit den guten Taten. Das sehen wir viel. Das ist eine Antwort auch auf die Frage. Wir sehen manche Leute, wenn sie anfangen mit Praktizierung der Religion, das ist gut. Aber später lassen sie nach und sie verlassen viele gute Taten. Das sehen wir überall. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا وقال ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني ما معنى تقالوها؟ ما معنى تقالوها؟ يعني كأنهم نظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم عبادته قليلة، أين نحن منه؟ هو الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الجنة، أما نحن فما نصل إلى هذه الدرجة. فلذلك ظن هؤلاء أنهم إذا فعلوا أكثر كان أفضل، وهذا الحكي غير صحيح، لأنه أحيانا الكثرة تدخل الإنسان في باب البدع أو في باب الحرام أو في باب أنه يضيع على نفسه كل شيء. فذلك قال أحدهم أصلي ما أنام، يعني أصلي الليل ما أنام، الثاني قال أصوم ما أفطر، والثالث قال ما أتزوج النساء، لأنهم ظنوا أنه بالزواج من النساء تقل العبادة، ظنوا أنه إذا أكل معناته لن يصوم ولن يكثر من الصيام، أو ظن الثاني إذا هو نام أنه ما يستطيع أن يتابع في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله، يعني أنا اللي أخشى الله سبحانه وتعالى وأتقاكم له، لأنه كل خير يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكل شر يبتعد عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذلك كيف تفعلون مثل هذا الأمر؟ يعني هذا كان يريد أن يتبتل، التبتل هو الانقطاع عن الزواج، الانقطاع عن النكاح. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل نهيا شديدا، وقال عثمان بن مضعون ولو أذن لنا لاختصينا، يعني كان يريد فقط يعبد الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان ما يكون مثل الإنسان الذي يمشي ليلا ونهارا، وهذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، بل يتعب نفسه وآخر شيء ما ينال شيء، مثل قصة صاحب الخنجر، مشى مشى مشى مشى مشى مشى مشى وآخر شيء مات لأنه طمع. فنسأل الله السلامة. أقول بارك الله فيكم، القصد أن الإنسان ما يغالي وما يلزم نفسه أكثر مما ألزمه الله سبحانه وتعالى به، وأنه يقتصد في عبادته. فنسأل الله السلامة. طبعا في هذا الحديث أيضا مسألة البدعة، لأنه هذا من البدع أن الإنسان يلزم نفسه بشيء ما ألزمه الله سبحانه وتعالى به، بحيث يجعله دينا. يعني هؤلاء فعلوا ذلك من باب التدين، من باب التدين، من باب الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الأمر ليس كما ظنوا، فالصيام معه الفطر والصلاة معها النوم، وكذلك الحيها مسألة الزواج. ومن رغب عن سنتي، أي عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سنتي، بعض الناس يأخذ فقط الزواج يقول من رغب عن سنتي، طيب بس في صيام وفي صلاة. فنسأل الله السلام. أنس رضي الله عنه ارتسيت. Es kamen einmal drei Leute zum Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um die Frauen des Propheten über den Gottesdienst des Propheten zu befragen. Als sie darüber unterrichtet worden waren, hatten sie das Gefühl, dass dies im Vergleich zu dem, was sie selbst taten, wenig sei. Nee, das stimmt nicht, so die Übersetzung. Sie hatten das Gefühl, dass was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von gottesdienstlichen Handlungen macht, wenig ist. Dann sprachen sie, was für ein Unterschied besteht zwischen uns und dem Propheten. Ihm werden seine Sünden vergeben, die vergangenen und die zukünftigen. Obwohl ihr ja etwas zu erzählen ist, der Prophet Muhammad hat keine Sünden begangen. Aber das ist nur Wortwendung. Das ist Wortwendung eben. Einer von ihnen sprach, ich verbringe immer die ganze Nacht im Gebet. Der andere sprach, er will nicht schlafen, er will nur beten in der Nacht. Der andere sagte, ich faste ständig ohne Unterbrechung. Der dritte sagte, und ich halte mich von Frauen fern und heirate niemals. Inzwischen kam der Prophet Muhammad und fragte sie, seid ihr diejenigen, die das und das gesagt haben? Wir haben gesagt, ja. Er sagte, ich fürchte Allah mehr als ihr alle. Und ich bin frommer, das wird frommer als alle, und fürchte Allah am meisten. Dennoch faste ich und esse. Ich bete in der Nacht und schlafe. Ich heirate Frauen. Wer sich von meiner Sunna, das bedeutet meine Methodik, abwendet, gehört nicht zu mir. Das ist bei Al-Bukhari. In diesem Hadith natürlich lernen wir etwas Schönes, und zwar, dass die Religion Mäßigung ist. Man darf auch nicht übertreiben in der Religion oder von sich selber verlangen, mehr verlangen, als was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, subhanahu wa ta'ala. Als diese Leute gefragt haben beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei seinem Haus, als sie dort gefragt haben, was hat er getan? Man hat ihnen erzählt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angebetet hat. Diese Leute haben gedacht, es wäre wenig, weil sowieso ins Paradies kommen wird, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm alles verziehen hat. Der Prophet hat keine Sünden wie alle anderen. Das ist bei ihm anders. Deshalb sagte einer, ich werde immer fasten oder ich werde beten in der Nacht sozusagen und ich werde nicht schlafen. Damit er denkt, damit werde gut tun und besser werden. Der andere sagte, ich werde fasten und das Fasten nicht brechen. Der dritte sagt, ich werde die Frau nicht heiraten, weil er dachte, wenn er Frauen heiratet, dann wird er Allah nicht richtig anbeten. Der Prophet sagte, ich bin frommer und ich fürchte Allah am meisten. Aber ich faste und esse, ich bete in der Nacht und schlafe und ich heirate Frauen. Das ist meine Methode, mein Weg. Das ist nicht nur bei Heirat von Frauen, sondern der Weg von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Mäßigung. Man darf nicht übertreiben in der Religion. Deshalb in unserer Religion Extremismus und übertreiben in der Religion oder untertreiben ist verwehrt, streng verwehrt. Ohne dass man sagt, ja, aber das kann besser sein. Zum Beispiel, wenn man sieht, eine Person macht 100 Raka, der fastet 10 Tage hintereinander, auch in der Nacht, der ist nicht sagt, oh, stark, gut, schaut mal, wie er Allah fürchtet. Diese Person fürchtet nicht Allah, das stimmt nicht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dann wird er das nicht machen. Weil in der Religion total was anderes ist. Und dies ist eine Tür zur Bid'a eigentlich, zu Neuerung in der Religion. Weil Allah subhanahu wa ta'ala von uns das nicht verlangt hat, weil der Prophet Muhammad zusammen von uns das nicht verlangt, dass wir fasten und das Fasten nicht brechen, oder dass wir beten in der Nacht beten, dass wir nicht schlafen, oder dass wir keine Frauen heiraten. Aber was man so rum sagte, der Prophet Muhammad zusammen hat uns streng verboten, dass wir allein bleiben, oder dass wir niemals heiraten. Wenn er uns erlaubt hat, dann hätte man sich kastrieren lassen. Aber das ist nie der Fall in unserer Religion. Das ist in unserer Religion, man sollte gemäßigt sein und man sollte diese Mäßigung in der Religion haben. Zur Mäßigung gehört, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Und wir haben sozusagen ein Maximum und ein Minimum. Und wir werden schwach und wir sind auch stark. Aber das heißt nicht, dass man übertreibt. Das heißt nicht, dass man übertreibt oder dass man von sich selber oder von den anderen mehr verlangt, als was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von uns verlangt hat. Diese Leute hier, die gesagt haben, ich faste und ich bete und ich heirate keine Frauen, die haben gedacht, dies für die Religion wäre besser. Und die haben das wie Religion gemacht, weil sie damit gemeint haben, sie werden so Allah besser fürchten können. Aber das ist nicht der Fall. Das ist in diesem Zusammenhang nicht der Fall. Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu fikum. Mäßigung ist in unserer Religion wichtig. Extrem zu sein oder übertreiben, untertreiben, ist falsch. Und das ist natürlich noch ein Beweis in diesem Zusammenhang. Wallahu a'lam. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد أي في عندنا شدة في الدين في الدين عندنا في بعض الأمور شدة ولكن ليس في كل الأمور ليس في كل الأمور الهلاك هو ضد البقاء يعني هؤلاء خسروا وتلفوا المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية لذلك جاء في الحديث لا تشددوا فيشدد الله عليكم من قتلوا قتيلا فتنازعوا فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خلاص اذبحوا بقرة ولكنهم تنطعوا وتشددوا في هذه المسألة ما لونها كيف هي كذا كذا كذا كذا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم فالإنسان ما يجوز له أن يشدد على نفسه في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك ولا يشدد على غيره كذلك ما معنى التشدد هنا؟ يعني أن يطلب من نفسه أو من غيره أكثر مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أو مما يريده الله سبحانه وتعالى منا فالذي يتشدد يهلك أي يخسر ويخيب والإنسان الذي يتشدد غالبا تجده سبحان الله غالبا تجده يترك الطريق وينقلب بعض الناس لما يبدأ يصلي أو يصوم أو لما يبدأ يدخل المساجد تراه يأتي بأمور كثيرة ويفعل الأمور كثيرة وكذا ثاني يقول له رويدا رويدا على مهلك شوي شوي لا يقول لك ما عندي وقت أريد أريد أريد بعد فترة يصيب الملل فلما يصيب الملل والعياذ بالله يترك كل الأمور يترك كل الأمور يقول أهل العلم كذلك حتى في العلم يقول من رام العلم جملة ذهب منه جملة يعني من أراد العلم كله مرة واحدة يذهب منه العلم كله مرة واحدة لكن الإنسان ما يكون هكذا بارك الله فيكم هناك شيء الناس تظن أنه دائما تظن أنه ما في عندنا في الدين بالمرة الشدة وهذا غير صحيح الأصل في الدين أن الإنسان يكون حتى في معاملته مع الآخرين رفيقا رقيقا ولكن أحيانا لابد من الشدة لكن كيف؟ هذه الشدة ليست مع كل واحد وليست من كل أحد ليست من كل أحد وليست مع كل أحد إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل يخطب فقال بئس الخطيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال له بئس الخطيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم زعيم الأمة وقدوة الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها لمن هو أدنى منه وليس الأدنى إلى الأعلى يقول مثل هذا الكلام إنما الأعلى إلى الأدنى النبي صلى الله عليه وسلم النبي الرحمة هو ولكن لما رأى ذلك الرجل بصق بجهة أمر قومه أن ما يتخذوه إماما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الآخر قال ويحك أجعلتني لله ندا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة لرجل أعرابي فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال لها إن شر الناس عند الله الذي يخافه الناس لفحش لسانه يعني سأل إنه فاحش فالناس ما تريد تتعاطى معه ولا تتعامل معه فليست الشدة الأمر معروف أنها منكر هذه ليست شدة في وقتها وإذا كانت في محلها وكانت بضوابط شرعية هذه ليست شدة أما اليوم في زماننا صار الأمر إذا التزمت أنت بأمور الدين صار الناس تقول عنك متشدد صار الناس تقول عنك متشدد شئت أم أبيت ليش لأنك تلتزم بالدين طيب ما السبب السبب أنه أغلب الناس لا يلتزمون بالدين. فلأنه مو ملتزم بالدين هو ينظر إليك أنك شديد، لكنه لو التزم فانظر إليك إذا كنت تتبع الكتاب والسنة أنك ما أنك غير متشدد. ما معنى هنا التنطع؟ التنطع هو أن يطلب من الإنسان ما لم يطلبه الله منه، أن يطلب منه شيء أكثر. يعني مثلا عندك 5 صلوات في اليوم والليلة، وعندك بعض الصلوات الواجبة الأخرى، فأن مثلا تأتي للإنسان وتقول له واجب عليك أن تصلي سنة الظهر، هذا تنطع صار، هذا دخل فيه البدعة والتنطع، لأنه ما في عندنا هكذا. أو كما فعلت بنو إسرائيل، أو في مسألة الأسماء والصفات، ينزل الله إلى السماء الدنيا، كيف ينزل إذا ليل وهناك نهار، كيف يعني، كيف كذا، ما أستطيع كذا، ما هذا كله تنطع، هذا كله تنطع. الإنسان يدخل في حيثيات، يتعمق في أمور ما لها طائل. والله شو لون الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف؟ كان أحمر منقب بالأسود ولا أسود منقب بالأبيض ولا كذا؟ طيب الآن إذا عرفنا ولا ما عرفنا شو ضرنا هذا في الدين؟ فهذا القصد، بارك الله فيكم، في مسألة هلك المتنطعون، هي المسائل التي لم يكلف بها الإنسان، لم يكلف بها الإنسان، فيريد أن يأتي بها أو أن يأمر غيره بها. وما مسألة التشدد من الناحية الأخرى، فالإنسان طالما كان الإنسان يعمل بالكتاب والسنة، وعلى الكتاب والسنة، فهذا ما في شدة، هذا ما في شدة. والشدة في الحق مطلوبة، الشدة في الحق مطلوبة. عمر رضوان الله عليه كان عنده الشدة في الحق، فننتبه، ليس المقصود هنا الشدة في الحق أو الشدة في موضع يستوجب الشدة، وإنما هنا المقصود المتنطع هو الذي يتعمق ويبالغ في أمور لم نؤمر. والله تعالى على وعلى. ابن مسعود رضوان الله عليه بليفة تصدق فيك محمد صلى الله عليه وسلم زاكت mögen die Übertreibenden zugrunde gehen. Und er wiederholte dies 3-mal. Das ist in Sahih Muslim. Übertreibenden. Wer sind die Übertreibenden? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil manche Leute das heute nicht verstehen. Und die Übertreibenden, die sind auch die Strengen sozusagen. Die Übertreibenden oder die Strengen, die sind die Leute, die übertreiben in Themen, die uns nicht befohlen sind, oder sie sind streng in Situationen oder Zuständen, die Strenge ist nicht sozusagen hier aufgefordert worden. Also man sollte nicht streng in diesem Fall sein, aber die sind streng. Man sollte nicht übertreiben, die übertreiben, indem sie von den Leuten oder von sich selber mehr verlangen, als was Allah von uns verlangt hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von uns verlangt hat. Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala, die Juden damals, die haben jemanden getötet. Ja? Und die haben, es gab zwischen ihnen Probleme. Wie sollen sie wissen, wer der Täter ist? Dann hat Musa alaihi wasallam ihnen gesagt, schlachtet ein Kuh, eine Kuh. Dann haben sie gesagt, was ist von, wie, was meinst du Kuh? Machst du dich lustig über uns? Welche Farbe soll sie haben? Was sollte sie von Arbeiten durchführen? Und so, die haben das so schwer für sich selbst gemacht, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen schwieriger gemacht. Deshalb der Prophet sagte auch, macht euch das nicht schwer, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch das schwieriger machen. Sonst wird Allah euch das schwieriger machen. Sonst werden wir uns selber schwer machen. Was bedeutet hier schwer machen? Allah subhanahu wa ta'ala hat von uns nicht verlangt, etwas nicht verlangt. Dann kommt man und verlangt das für sich selbst oder von den anderen Leuten. Das ist übertreiben in der Religion, weil Allah subhanahu wa ta'ala das nicht gesagt hat. Wie zum Beispiel vorhin das Beispiel. Eine Person kommt, ich bete immer in der Nacht und ich werde nicht schlafen. Ich bete in der Nacht, ich werde nicht schlafen. Das ist übertreiben, weil Allah subhanahu wa ta'ala von uns das nicht verlangt hat. übertreiben ist. Allah sagt, Allah kommt, oder der Prophet hat erzählt, dass Allah im letzten Drittel der Nacht zu den untersten Himmel herabkommt, subhanahu wa ta'ala. Da sagt man, wie? Wie meinst du das? Wie ist das? Und so weiter. Man sollte nicht fragen nach wie, weil das übertrieben ist und das sollte man nicht übertreiben. Dazu noch die Leute, die sich Diskussionen machen oder streiten bezüglich, welche Farbe hat der Hund von den Leuten von der Berghöhle? Oder welche Farbe hat dies gehabt und das gehabt? Wie lange, wo war dieser Prophet und wie lange hat er gelebt und wie hieß sein Großvater? Und das alles, das hat keine Wirkung auf uns in der Religion. Und weil das keine Wirkung in der Religion hat, sollte man auch sowas nicht diskutieren. Aber wenn man anfängt, sowas zu diskutieren, das ist natürlich schlimm. Dass du nach etwas fragst oder dass du etwas diskutierst, was du nicht kennst oder was verborgen ist, das ist auch Übertreiben in der Religion. Übertreiben in der Religion heißt, mehr zu verlangen von sich selbst oder von den Leuten, als was Allah uns befohlen hat, was der Prophet uns befohlen hat. Aber hier sollen wir aufpassen. Man nennt heute zutage die Leute, die die Sunna praktizieren, eventuell jetzt unter Anführungsstrichen, die Leute, die Sünde praktizieren, man nennt sie streng oder die übertreiben. Was ist übertreiben? Wenn du Bart trägst, ist das übertreiben? Auf keinen Fall, weil Bart Pflicht ist. Wenn du in der Moschee betest, ist das übertreiben? Auf keinen Fall, weil Beten in der Moschee auch Pflicht ist. Mindestens ist das eine gute Handlung oder eine empfehlenswerte, Gelehrten das sagen. Okay, ist das übertreiben, dass die Frau sich bedeckt? Natürlich nicht. Aber bei manchen Leuten ist das übertrieben geworden. Weil diese Leute Sünden begehen, dann denken sie die anderen, wenn sie den Islam richtig praktizieren, dass sie übertreiben. Und das ist unser Problem. Deshalb aufpassen. Dazu noch etwas, eine Bemerkung. Es gibt in manchen Situationen, man sollte ein bisschen strenger sein und härter sprechen. Nicht, dass man immer auf dieser leicht machen und immer diese Weiche ziehen. Der Prophet Muhammad sallallahu manchmal auch hat hart zu manchen Leuten gesprochen. Der Prophet sagte einem Mann, der auf Mimbar war, aber der Prophet hat ihm das gesagt, nicht die Leute, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm gesagt, du bist ein schlechter Redner. Und er sagte einem, einer kam, der hat gesagt, ein schlechter Mann ist dieser Mann. Aisha radhiyallahu anha sagte, o Prophet, dieser Mann, als er zu dir gekommen ist, du hast das gesagt. Und als er bei dir war, du hast ihn gelächelt ins Gesicht und so weiter. Was ist los? Er hat gesagt, Aisha, der schlimmste Mensch, oder die schlimmste Person ist die Person. Die Leute fürchten diese Person wegen der schlechten Zunge, was diese Person hat. Die Leute wollen mit ihm nichts zu tun haben. Umar ibn Khattab war bekannt, dass er manchmal auch Leute bestraft hat. Aber das heißt nicht, er hat übertrieben, nein. Der war in diesem Zusammenhang, das braucht man. Manchmal redest du mit manchen Leuten weich. Meistens in der Religion ist weich. Aber manchmal sollst du auch ein bisschen hart reden. Wir reden nicht die ganze Zeit vom Paradies, Paradies, Paradies. Wir reden auch von der Hölle. Und die Hölle, wenn eine Person Sünden begeht, man sagt ihm, du sollst aufpassen, die Hölle ist groß und sowas, das ist für die Person vielleicht hart. Aber diese Person braucht das in diesem Zusammenhang. Aber das hat mit dem Hadith nichts zu tun. Und Allah hat jetzt Tage, man sagt, ja, wieso sind sie so streng in der Religion? Wo ist streng? Ist normal, dass ein Muslim betet? Ist normal, dass ein Muslim fastet? Ist normal, dass ein Muslim sich an die religiösen Handlungen hält? Das soll normal sein. Aber weil in unserer Zeit die Leute, auch die Muslime, sich nicht mehr an ihre Religion halten, dann denken die anderen, dass man streng geworden ist. Aber das hat mit streng nichts zu tun. Und die Leute, die übertreiben, verlieren. Und das haben wir gesehen, auch erlebt. Viele Leute, wenn sie kommen in die Moscheen am Anfang an, der will alles tun, der ist so motiviert und so weiter, man sagt ihm langsam, nicht übertreiben, die Person sagt, nein, ich muss, ich muss, ich muss. Am Ende verliert man alles. Die Gelehrten sagen, wer das ganze Wissen auf einmal haben möchte, verliert das ganze Wissen auf einmal. Deshalb schrittweise, langsam die Religion lernen. Und immer die Leute, die übertreiben, sind die Leute, die unwissend sind. Weil die Wissenden, eigentlich bei den Wissenden, wird diese Übertreibung wenig sein. Aber bei Unwissenden übertreiben sie. In allen Bereichen. Man darf nicht weder in Dunya noch in Din, noch in Religion übertreiben. Auch in Dunya nicht. Auch in Leben übertreiben. Nicht mehr verlangen, als normal ist. Möge Allah von mir, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salli Allahumma ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.